Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico. Y és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa. Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión. Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials. Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes. Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Hallo, hier beginnt ein neues Niemandsland. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr auf Contrabanda FM 91.4. Direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Niemandsland. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Ebenfalls senden wir natürlich für Leute weltweit. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Es ist Samstag, der 16. Juni 2018. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. den Sonnenuntergang machen und wer den Himmel bemalt. Jetzt weiß ich, wo sie den Mond entfachen und wer die Herzen verschallt. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Wo der Regen abfließt und in riesigen Wannen verschwindet und ein zynischer Kerl deine Träume verliest und dann deine Tage bindet. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Ich hab das Loch in der Welt gesehen. Ludwig Harig, Fritz Walter spielt das Spiel. Fritz Walter spielt das Spiel. Im Spiel setzt er sein Zeichen. Sein Spiel ist absolut. Das Leben ahmt es nach. Es parodiert das Glück, kopiert das Ungemach, doch ohne seinen Sinn vollkommen zu erreichen. Fritz Walters Absatzkick lässt Freund und Feind erbleichen. Ein Tor erzeugt Triumph, ein Foul bedeutet Schmach. Der große Heraklit in der Antike sprach, das Spiel ist ganz real, ist Leben ohne Gleichen. Verfolgung, Täuschung, Streit, Verzweiflungstat und Rache. Für Toren ist es nur die schönste Nebensache. Doch sorglos und labil geht alles in die Binsen. Im großen Augenblick entscheidet sich's, du weißt es. Der starke Körper wird zur Hypothek des Geistes, der sie zurückbezahlt mit Zins und Zinszinsen. Manchmal kommst du noch vorbei an diesem Klotz aus Beton. Dein Club hat wieder mal bloß an Erfahrung gewonnen. Kein Bock auf eine weitere verkorkste Saison. Und Fußball ist gar nicht so wichtig. Jetzt stehst du allein vorm Stadion. Bist fest entschlossen, nicht mehr wiederzukommen. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Das Flutlicht geht an, nur für dich nicht. Ich hör sie alle schreien, mach das nochmal. Für unseren Verein, hol den Pokal. Mensch, mach das Ding jetzt rein, wie ist egal. Doch Fußball ist gar nicht so wichtig. Mittlerweile denkst du nicht mehr allzu häufig daran. Weißt immer irgendwas mit deiner Zeit anzufangen. Dein Lieblingstrikot vergammelt hinten im Schrank. Und Fußball ist nicht mehr so wichtig. Jetzt standen heute auf einmal alle Freunde vor der Tür, alle Mann. Erst wolltest du nicht so recht, dann bist du doch mitgegangen. Und nun stehst du in der Kurve, wo alles begann. Und weißt wieder, hier bist du richtig. Und Fußball ist immer noch wichtig. Ich höre sie alle schreien, macht es nochmal für unseren Verein. Hol den Pokal, Mensch, mach das Ding jetzt rein. Dir ist egal. Und Fußball ist sein. Unser Schicksal kann regnen oder schneien. leichter Zufall. Ich glaube an dich, Fußball, Fußball. Dies ist nicht für RTL, ZDF und Premiere. Ist nicht für die Sponsoren oder die Funktionäre. Nicht für mich. Ist der deutsche Fußball nicht doch eine Religion? Ludwig Harich, Schriftsteller. Das Ziel bilden die Tore, genauer gesagt der Raum hinter der Grenzlinie, bei deren Überschreitung durch den Ball mit seinem ganzen Volumen das Tor erzielt ist. Peter Handke, Dichter. Vorne fallen die Tore. Jürgen Sandermann, Trainer. Torwarte erinnern mich an Kamikaze-Flieger. Selbstmord ist mit einkalkuliert. Max Merkel, Trainer. Eine qualifizierte Form des Fußballs ist die ZDF-Torwand, ein Brett mit zwei Löchern in unterschiedlicher Höhe. Thomas Fattheuer, Soziologe. Wäre der Ball nicht rund, wäre er ein Würfel. Giala Lorand, Trainer. Wie alles, was rund ist, ist auch der Fußball ein Sinnbild für das Ungewisse, für das Glück und die Zukunft. Peter Handke, Dichter. Thank you. Dinge, da kann man bestimmte Dinge einfach nicht mehr erklären. Es ist wahr. Sie träumen. Christian Eichler, 7:1 das Jahrhundertspiel. Ich lese das Kapitel, 75. Minute. Die erste Begegnung mit Deutschland in Sachen Fußball hatte schönere Folgen für Brasilien als dieses Spiel von Belo Horizonte. Es brachte der Welt den größten Torjäger der Fußballgeschichte und zugleich ihren größten Unbekannten, denn kein Fernsehbild konnte seinen Zauber festhalten. Arthur Friedenreich, 1892 bis 1969, Sohn eines Kaufmanns, dessen Vater aus dem brandenburgischen Dahme eingewandert war und einer schwarzen brasilianischen Wäscherin, schoss in seiner 26-jährigen Laufbahn 1329 Tore, mehr als Pelé, der ein halbes Jahrhundert später auf 1280 kam. Beide Zahlen, obwohl von der FIFA anerkannt, sind wohl deutlich übertrieben. Realistischere Schätzungen kommen auf 500 bis 800 Tore. Doch unbestritten ist, Friedenreich war der erste Volksheld des brasilianischen Fußballs. Niemand hatte ihn so sehr verändert wie er. Er, der erste Nicht-Weiße in der brasilianischen Auswahl, schoss in der 122. Minute des Wiederholungsspiels gegen Uruguay das Siegestor im Finale der Südamerikameisterschaft 1919. Mit diesem Treffer begann die Erfolgsgeschichte der größten Fußballnation. In Rio stürzte das Volk auf die Straßen, schreibt der uruguayische Dichter Eduardo Galeano in »Der Ball ist rund und Tore lauern überall«, dem schönsten Buch über die lateinamerikanische Liebe zum Fußball. Der Festzug wurde wie mit einer Standarte von einem schlammbespritzten Fußballstiefel angeführt, den ein Schild zierte, auf dem geschrieben stand »O glorioso pé de Friedenreich«, der ruhmreiche Fuß von Friedenreich. Bei der nächsten Copa America 1921 verfügte Staatspräsident Pessoa, kein Spieler dunkler Hautfarbe dürfe Brasilien vertreten. Ohne Friedenreich verlor die Seleção. Erst mit ihm gewannen sie den Titel 1922 wieder. Erst 1888 war die Sklaverei in Brasilien abgeschafft worden. Mancher sagt, im Fußball bestünden ihre Strukturen bis heute. Der erste, der sie brach, war Friedenreich, durch sein Spiel. Dieser Mulatte mit den grünen Augen begründete die typisch brasilianische Art, Fußball zu spielen. Er brach mit allen englischen Lehrbüchern, schreibt Galeano. In den feierlichen Ernst der weißen Stadien brachte Friedenreich die frech vergnügte Unbotmäßigkeit der kaffeebraunen Jungen, die ihren Spaß dabei haben, in der Vorstadt einen Ball aus Lumpen zu treten. Er wurde der erste Meister der individuellen Fußballtechnik des Dribblings, der Finte, des Schusses mit Effet. Und so wurde der schönste Fußball der Welt geboren, schreibt Galeano, der aus dem Abknicken des Oberkörpers besteht, dem Schwingen des ganzen Körpers, den fliegenden Beinen, die von der Capoeira herkamen, dem Kriegstanz der schwarzen Sklaven und den fröhlichen Tänzen aus den Armenvierteln der großen Städte. An seiner Klasse kamen die Rassisten nicht vorbei. Vor den Spielen zu Beginn seiner Karriere hatte sich Friedenreich eine halbe Stunde lang die Kraushaare glatt bürsten müssen, weil sein Erscheinungsbild nicht dem eines Schwarzen ähneln durfte. Andere weißten sich das Gesicht mit Reismehl. Als er 1935 aufhörte, stand das Spiel auch Farbigen offen. Von da an konnte sich, wie Galeano schreibt, dieser Fußball, den der Rassismus beschnitten hatte, in der ganzen Vielfalt seiner Farben entfalten. Ein Fußball, an dessen Anfang auch ein Spieler mit einem deutschen Namen stand. An diesem Dienstag in Belo Horizonte hätte Brasilien einige mehr davon gebrauchen können. Das war ein Auszug aus dem Buch 7:1 das Jahrhundertspiel, als der brasilianische Mythos zerbrach und Deutschlands vierter Stern aufging, von Christian Eichler. Christian Eichler saß für die FAZ auf der Tribüne, als Brasilien unterging und sich Deutschland den Weg zum Weltmeistertitel freischoss. Es war der 8. Juli 2014 in Belo Horizonte. Was er damals nicht fassen konnte, hier in diesem Buch löst er das Rätsel. Eichler lässt das Spiel Minute für Minute aufleben, analysiert die dramatischsten Momente und erzählt so spannend wie kenntnisreich, wie Spielsysteme, Spielerausbildung und die Kultur der beiden Nationen dazu beigetragen haben, dass dieses Jahrhundertspiel, dieses Fest des Fußballs Wirklichkeit wurde. Ein Buch, an dem kein Liebhaber des Fußballs vorbeikommt. Und auch nicht Stanley Buda. einem neuen Anzug in einer neuen Stadt mit brandneuen Gedanken. Die alten hatte ich satt, die alten Worte sag ich auf eine andere Art und behaupte überzeugend, dies sei die Gegenwart. Ich hab meinen Namen geändert, das Gesicht haben sie mir operiert, das gestern hab ich abgeschnitten und mir ein Herz auf die Brust tätowiert. Das hinten vorne ist und behaupte, wenn man mich fragt, ich wäre Artist. Doch heute verrate ich, was dabei geschieht, dass man die ganze Welt von einer anderen Seite sieht. Ich hab meinen Namen geändert, das Gesicht haben sie mir operiert. Auf die Brust tätowiert. Habe ich mich gefragt, ob mir mein neuer Anzug auch ganz bestimmt behagt. Und eine Schwalbe krachte grad an mein Genick. Seit diesem Tag bestimmt der Irrsinn mein Geschick. Ich hab meinen Namen geändert, das Gesicht haben sie mir operiert. Gestern hab ich abgeschnitten und mir ein Herz auf die Brust tätowiert. Ich hab meinen Namen geändert, das Gesicht haben sie mir operiert. Das gestern hab ich abgeschnitten und mir ein Herz auf die Brust tätowiert. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 81. Teil. Hans-Erich Kaminski. Die Fremdenlegion der Revolution. No pasarán. Pasaremos. En estos momentos históricos. Estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. Barcelona, September 1936. Die Diagonal, die längste Straße Barcelonas, zieht sich breit und elegant durch die ganze Stadt und endet bei den Gebäuden der Kaserne Pedralbes. Von dort aus waren am 19. Juli, bereits ein historisches Datum, die Rebellen in Richtung Plaza de Catalunya marschiert. Die Diagonal ist lang, aber es wurde nur ein kurzer Marsch. Die Soldaten, die dabei waren, sind tot oder kämpfen jetzt mit den Milizsoldaten gegen den gemeinsamen Feind. Offiziere, die den Marsch überlebten, fanden den Tod in den Gräben von Montjuïc. Miguel Bakunin heißt die Kaserne jetzt, und Milizionäre aller Länder und Sprachen werden dort ausgebildet. Als ich den Bus verlasse und das letzte Stück zu Fuß gehe, kommt eine kleine alte Frau auf mich zu und fragt mich, ob ich zur Kaserne gehe. Zuerst glaube ich, dass sie mir den Weg zeigen möchte, doch dann begreife ich, sie ist noch nie hier gewesen, aber sie will wissen, was aus ihrem Sohn geworden ist, der mit der Kolonne des Pum gegangen ist und seit 2 Wochen nicht geschrieben hat. Ich spreche kein Katalanisch, ich verstehe nur die Worte Muerte und Pum. Muerte heißt Tod, und plötzlich fängt die alte Frau mitten auf dieser von Museen, Palästen und eleganten Clubs gesäumten Straße an zu schluchzen. Der Himmel ist blau, man sieht das Meer und das Gebirge, und die Kaserne Miguel Bakunin, in der man das Töten und das Sterben lernt, gleicht einem alten, harmlosen Gemäuer. Und auf einmal ist da der Krieg, und eine kleine, zahnlose alte Frau mit einem Schal um den Kopf weint um ihren Sohn. Eine seltsame Gestalt nähert sich uns. Ich kann zunächst nicht unterscheiden, ob Mann oder Frau. Es ist eine Frau, sie ist Deutsche. Sie trägt ein Gewehr am Schulterriemen, dessen Bajonett ihr beim Gehen ans Hosenbein schlägt. Morgen wird sie mit einer Kolonne zur Front aufbrechen, um dort ihren Mann zu ersetzen. Noch vor einigen Tagen hat er einem Freund geschrieben, dass es ihm bei Huesca zu ruhig sei. Jetzt liegt er mit 3 Dum-Dum-Geschossen in der Brust im Hospital General de Catalunya. Frau P. kann weder Spanisch noch Katalanisch, und doch spricht sie die gleiche Sprache wie die alte Frau, deren Sohn mit dem Pum gegangen ist. Um uns herum ist bereits eine kleine Menschenansammlung entstanden. Ein Spanier kommt dazu und erklärt der alten Frau, dass sein Bruder auch einmal 3 Wochen lang nichts von sich hören ließ. Er kann ihr dann auf Katalanisch sagen, dass der Pum seit 8 Tagen in keine Kämpfe verwickelt war. Solche Dinge kann man vor der Kaserne erfahren, vorausgesetzt, man spricht zufällig die Sprache des beurlaubten Milizionärs. Während die alte Frau in die Stadt zum Hauptsitz des Pum begleitet wird, denn es ist nicht einfach, eine Mutter über das Schicksal ihres Sohnes zu beruhigen, gehe ich zur Kaserne, zeige meine Legitimation und werde darauf in die Quartiere einer Kolonne geführt, die politisch mit den Anarchisten sympathisiert. Die Kaserne ist neu und sehr modern. Leute, die sich auskennen, behaupten, sie sei noch besser als die berühmte Kaserne der Reichswehr in Erfurt. Ich persönlich verabscheue alle Kasernen, und ich verstehe die Anarchisten, die aus Furcht, das Entstehen eines neuen Militarismus zu fördern, selbst wenn dieser rot gefärbt sein sollte, sogar in ihrer Propaganda allzu viel Reden über militärische Fragen vermeiden. Aber es gibt diesen Krieg nun mal, und er muss geführt und er muss gewonnen werden. Bis jetzt haben die Milizsoldaten glücklicherweise nicht die Überzeugtheit alter Soldaten. Sie sind freundliche junge Männer, die den Krieg nicht als Handwerk betrachten, sondern als einen Teil der Revolution. Der Revolution wegen sind sie, einige zu Fuß, aus allen Ländern Europas gekommen und sogar von anderen Kontinenten. Im Quartier der internationalen Kolonne herrscht babylonische Sprachverwirrung. Man verständigt sich auf Französisch, obwohl Franzosen nicht stärker vertreten sind als andere. Die deutschen Anarchisten haben eine kleine Kolonne mit dem Namen Erich Mühsam gebildet. 2 Abteilungen der internationalen Brigaden tragen die Namen der Deutschen Ernst Thälmann und Edgar André. Auch in vielen spanischen Einheiten trifft man auf Deutsche. Noch häufiger sieht man Italiener. 2 ihrer Einheiten heißen nach Garibaldi und Matteotti. Die Franzosen, ebenfalls zahlreich, berufen sich nicht auf französische Revolutionäre. Hier sind also die 17 Männer, die ich in einigen Stunden zum Bahnhof begleiten werde. Sie werden der internationalen Kolonne zugewiesen, die sich aus Freiwilligen aller Nationen zusammensetzt und vor Huesca kämpft. Diese 17 Burschen sind erst kurze Zeit hier. Sie kennen kaum jemanden in Barcelona und freuen sich, Besuch zu haben und sich unterhalten zu können. Stellen wir sie kurz vor. Die meisten von ihnen wünschen allerdings, nicht mit Namen genannt zu werden. Da ist ein Seemann, 25 Jahre alt, Deutscher. Er hat als Emigrant in Amsterdam gelebt. Er ist Kommunist, aber aus der Partei ausgeschlossen. Findet, die Organisation könnte besser sein, sonst ist er sehr zufrieden, besonders mit der Verpflegung. Ein Maurer, 42 Jahre alt, Russe aus Bessarabien, hat in Marseille gearbeitet. alter Kommunist, ist sehr gern hier. Ein Metallarbeiter, 28 Jahre, Pole, 9 Jahre in der französischen Fremdenlegion, alter Kommunist, von allem begeistert, hält aber die Ausbildung für unzureichend. Ein kaufmännischer Angestellter, 22 Jahre, Holländer, ehemaliger Kommunist, jetzt Anarchist, mit allem sehr zufrieden. Ein Mechaniker, 30 Jahre, Österreicher, 6 Jahre österreichische Armee, seit 1934 emigriert, kommt aus der Tschechoslowakei, revolutionärer Sozialist, beklagt sich über Bewaffnung und unvollständige Ausrüstung, findet es unerhört, dass es in den Arbeitervierteln keine Milch gibt, während in den Luxuskonditoreien Schlagsahne verkauft wird. Ein Medizinstudent, 19 Jahre alt, Schweizer, ehemaliger Trotzkist, seit einiger Zeit Anarchist, im Großen und Ganzen zufrieden, nur die Ausbildung könnte besser sein, beklagt sich über zu wenig Mäntel, äußert den Wunsch, dass die spanische Revolution zum Ausgangspunkt einer Weltrevolution wird, besonders in den Kolonien. Ein Seemann, 20 Jahre alt, Jugoslawe, sozialistische revolutionäre Jugend, spricht weder Deutsch noch Französisch noch Spanisch, versteht sich aber gut mit den Genossen. War in La Coruña, nahm an den Kämpfen teil, wurde von den Faschisten gefangen genommen und zum Tode verurteilt, aber im letzten Moment auf Intervention des diplomatischen Korps ausgewiesen. Kaum in Frankreich angekommen, nach Barcelona zurückgekehrt. Fürchtet, nicht schnell genug an die Front zu kommen, hat nur den einen Wunsch, sich zu rächen. Ein Mechaniker, 25 Jahre alt, Tscheche, 9 Monate in der französischen Fremdenlegion, findet Ausbildung und Bewaffnung ausgezeichnet, will so schnell wie möglich an die Front. Zimmermann, hat in vielen anderen Berufen gearbeitet, 38 Jahre alt, Jugoslawe, lebte bislang in Belgien, oppositioneller Kommunist, sympathisiert jetzt stark mit den Anarchisten, hat den Weltkrieg in der österreichischen Armee mitgemacht, war in Russland in der Roten Armee, hält die Ausbildung für sehr gut und den Erfordernissen einer revolutionären Armee angemessen. Glaubt, dass der Anarchismus in Spanien keine Utopie mehr ist, sondern die Verwirklichung der Ideen Bakunins auf einer soliden Grundlage. Er ist gekommen, weil das zum ersten Mal in der Weltgeschichte geschieht. Ein Steinsetzer, 26 Jahre alt, Österreicher, kommt aus Oslo, ehemaliger Sozialdemokrat, sympathisiert jetzt mit den Anarchisten, war früher Mitglied des Schutzbundes, ist mit allem zufrieden und findet, dass man hier besser gekleidet wird als in der österreichischen Armee. Der Älteste, 49 Jahre alt, ein Deutscher. Seine Genossen erzählen, dass er aus Spanisch-Marokko kommt. Er selbst will keine Erklärungen abgeben. Schließlich der militärische Anführer dieses Kommandos, Ingenieur, 38 Jahre, Deutscher, hat als Emigrant in Paris gelebt, ehemaliger Kommunist, nähert sich mehr und mehr den Anarchisten an. Hat in der Reichswehr gedient. Die kleine Gruppe hier hat ihn zum Kommandanten gewählt. Versichert, dass seine Männer militärisch genauso ausgebildet sind wie die Rekruten im Weltkrieg und dass sie für einsatzfähig gelten können. Hat keine besonderen Beanstandungen. Zufällig ist noch ein junger Bildhauer anwesend, der nicht zur Gruppe gehört. Er ist 26 Jahre alt, Deutscher, kommt aus Stockholm, wohin er emigriert war. Der einzige hier, der seit vielen Jahren Anarchist ist. Außerdem Autor eines Buches über die Nazis. War schon mit der Kolonne Durruti in der Umgebung von Zaragoza an der Front. Meint, in Spanien sei alles längst nicht so rückständig, wie gesagt wird. Sieht sich als Repräsentant der Anarchisten und hat also keine persönlichen Wünsche. Im Grunde wollen alle nichts anderes als an der Revolution teilnehmen und den Proletariern der ganzen Welt ein Beispiel geben. Sie wollen das Unmögliche versuchen und brennen darauf, einen Sturmtrupp zu bilden. Zu Streitigkeiten kommt es nur, wenn sich jemand erlaubt, nicht alles großartig zu finden. Besonders stolz sind sie auf ihre Bekleidung und drängen mich, Hemden und Socken zu bewundern. Ihre Ausrüstung umfasst den Mono, die Uniform aus khakifarbener Jacke und wasserundurchlässiger Hose, des Weiteren gelbe Schnürstiefel, 2 wollene Unterhemden, eines aus Baumwolle, ein blaues Hemd für Feiertage, 2 Paar Wollsocken, einen Pullover, eine Mütze, Wickelgamaschen, eine Decke, Essschüssel, Becher, Feldflasche, Löffel und Gabel. Alles wird in einem Rucksack getragen. Die Bewaffnung besteht aus Gewehr, Helm, Bajonett und 3 Schachteln mit 150 Patronen. Jeder besitzt einen Milizausweis mit seinen persönlichen Daten. Die 17 Männer haben auf eigene Kosten noch Verbandspäckchen eingekauft, die sie nach deutschem Vorbild in die Uniform einnähen. Natürlich wird hier viel über Politik gesprochen. Jeden Samstag findet eine Versammlung statt. Sie endet immer mit Revolutionsliedern aller Sprachen. Die Internationale steht dabei selbstverständlich an erster Stelle, aber auch das Lied der Milizsoldaten wird gesungen und die einzigen spanischen Worte, die jeder kennt, sind wahrscheinlich »Salud, milicianos de España«. Die Anführer sind alle gewählt und können jederzeit abgesetzt werden. Nach einer Regel der spanischen Anarchisten gibt es bei diesen Wahlen keine Stimmenthaltung. Wer nicht einverstanden ist, muss die Gründe dafür nennen. Als Kriegsgesetz kann man die folgenden Vorschriften ansehen. Sie wurden in der Zeitung der anarchistischen Milizionäre Frente Libertario abgedruckt und sind in jedem Quartier angeschlagen. Erstens. Jeder Milizsoldat ist gehalten, den Weisungen des Bataillonskomitees und der Hundertschafts- und Gruppendelegierten zu gehorchen. Zweitens. Der Milizsoldat darf keine Kriegshandlungen auf eigene Faust unternehmen, sondern soll ohne Diskussion den Platz einnehmen, der ihm zugewiesen wird, sei es an der Front, sei es im Hinterland. Drittens. Jeder Milizsoldat, der den Anweisungen des Bataillons, der Hundertschaft oder der Gruppe nicht folgt, muss darüber in leichten Fällen seiner Gruppe, in schwerwiegenden Fällen seinem Bataillon Rechenschaft geben. Viertens. Schwere Delikte sind Desertion, Aufgabe der Stellung, Sabotage, Plünderung und zersetzende Aktivitäten in Wort und Tat. Fünftens. Der Milizsoldat ist als Freiwilliger der Miliz beigetreten, aber mit dem Eintritt ist er Soldat der Revolution. Er muss seinen Platz einnehmen und seine Pflicht erfüllen. Sechstens. Wer auf eigene Verantwortung ohne Verbindung zur Miliz kämpft, gilt als Aufwiegler und wird den Sanktionen seines Bataillons unterworfen. Er muss seinen Platz einnehmen und seine Pflicht erfüllen. Das alles scheint ein wenig irreal, wenn man es an einem schönen Herbsttag in einer Kaserne in Barcelona liest. Ich bezweifle sogar, dass diese Milizionäre die grausame Wirklichkeit hinter diesen Worten ganz erfassen. Noch sind sie fröhlich und sorglos, doch ich zittere, wenn ich daran denke, was der Krieg aus ihnen machen wird. Werden sie abstumpfen? Und werden sie nicht zu heimatlosen Soldaten werden, besessen von Frauen und Alkohol? Oder werden sie bald von allem angeekelt sein und sich nur noch nach einer ruhigen Ecke sehnen, in der sie nichts hören von Revolution und Bürgerkrieg? Es ist schrecklich, dass das eine kaum unter das andere möglich zu sein scheint. Wir können nur hoffen, dass der Krieg die Revolution nicht verschlingen wird und dass diese Milizsoldaten bleiben werden, was sie sind. Männer, die sich mit Leib und Seele für ihr Ideal einsetzen. Am nächsten Morgen brechen sie auf. Sie marschieren durch die Stadt, an der Stelle vorbei, wo Ascaso starb. Kein General, kein Tribun. Es ist ein Toter, der ihre Parade abnimmt. Und der Blumenstrauß, den sie hier ihre Märtyrer darbringen, ist ihr Fahneneid. Und dann der Bahnhof. Ich weiß wohl, es ist kein Krieg wie andere. Heute geht es um ein erhabeneres Ideal als beim letzten Mal, als sich Völker auf den Tod bekämpften. Und dennoch verschwinden 20 Jahre auf diesem spanischen Bahnhof. Und trotz dieser fremden Uniformen ist alles wie 1914 bis 1918. Man weint und umarmt sich. Die Herzen sind schwer. Man wagt nicht, sich in die Augen zu sehen. Die Aufmunterungen klingen hohl. Dem Schulterklopfen fehlt die Natürlichkeit. Und ich denke an ein deutsches Lied aus dem großen Krieg. Willst du mich noch einmal sehen, musst du mit mir zum Bahnhof gehen. In dem großen Wartesaal sehen wir uns ein letztes Mal. Nein, der Krieg darf nicht beschönigt werden, selbst wenn er wirklich für die höchsten Ideale geführt wird, selbst wenn er geführt werden muss. Männer und Frauen, Frauen und Mädchen gehen an die Front. Es ist schrecklich. Sie sind alle gegen den Krieg, das zeigt sich mir noch in diesen letzten Minuten, bevor der Zug den Bahnhof verlässt. Und doch wollen sie kämpfen. Sie schwenken Fahnen, sie singen. Und man meint, den Klang der Weltrevolution herauszuhören. Sie singen die Internationale, jeder in seiner Sprache. Sie singen in Spanisch das Lied der Milizsoldaten, in Italienisch Bandiera Rossa, in Deutsch Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Wie viele von ihnen werde ich wiedersehen? Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 81. Teil. Hans-Erich Kaminski, Die Fremdenlegion der Revolution. Eine Niemandslandproduktion 2018. Biografische und bibliografische Angaben. Hans-Erich Kaminski wurde 1899 in Leibiau in Ostpreußen geboren. Er ging in Königsberg zur Schule, Studium der Volkswirtschaft in Freiburg und Heidelberg. Zwischen 1922 und 1926 reiste er durch Italien, Spanien und Spanisch-Marokko. Dann war er Redakteur der Frankfurter SPD-Zeitung Die Volksstimme. Zwischen 1928 und 1933 lebte er in Berlin. Er war Mitarbeiter der Weltbühne. Ab Februar 1933 hielt Kaminski sich in Paris auf. Als Journalist arbeitete er von September 1936 bis Januar 1937 in Katalonien. 1940 reiste er über Marseille nach Lissabon und von dort 1951 nach Argentinien. Unter dem Falschnamen Noël Pierre Lenoir war er Lehrer und Publizist in Buenos Aires, wo er 1936 gestorben ist. Die Fremdenlegion der Revolution erschien 1936 in dem Buch Barcelona, ein Tag und seine Folgen, aus dem Französischen übersetzt von Gudrun Hunsche, erschienen in der Edition Tranvía, Berlin 2005. No pasarán. Pasaremos. Viertens, schwere Delikte sind Desertion, Aufgabe der Stellung, Sabotage, Plünderung und zersetzende Aktivitäten in Wort und Tat. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Wer es noch nicht gemerkt hat, die Fußball-WM läuft schon auf Hochtouren. Die Information ist natürlich total und fast rund um die Uhr. Und auch Niemandsland kann diesem Fieber nicht entgehen. Wir haben schon einiges zitiert aus den Büchern Dichter am Ball und Doppelpass und Abseitsfalle. Und hier habe ich noch einen sehr schönen Spruch von Herrn Sepp Maier, seines Zeichens Torwart. Er sagte einmal: Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr im Tor gestanden, mich öfter als eine halbe Million Mal in den Dreck geworfen. Lässt das Rückschlüsse auf meinen Geisteszustand zu? Sie hören Niemandsland, es ist kurz vor 11 Uhr am Vormittag hier im Zentrum von Barcelona. Die Sonne ist da, ein zum Teil strahlender Himmel mit leichtem Wolkengespinst, sehr warm schon hier im Zentrum von Barcelona und es verspricht ein sehr heißer Tag zu werden. Thank you. Dankeschön, Gott will. Vielleicht war es der erste Höhepunkt der WM in Russland, der Fußball-Weltmeisterschaft, das Spiel Portugal gegen Spanien. Gestern Abend. Portugal und Spanien feierten am gestrigen Freitag ein Fußballfest, das bleiben wird. Zwei Deppenfouls verhinderten allerdings den spanischen Sieg. Das muss man auch sagen. Sie spielten in Sochi. Es war schön, es war voller Emotionen und es war fies, schreibt die Taz zum Beispiel. Mit dem 3-3 zwischen Portugal und Spanien am Freitagabend darf die Fußball-WM 2018 als endgültig eröffnet gelten. Im ersten WM-Spiel der beiden Mannschaften in ihrer Gruppe B ist es nicht wirklich um besonders viel gegangen. Und doch wird man noch ein paar Tage sprechen von jener Begegnung. Vielen Dank erst einmal dafür. Cristiano Ronaldo wird dann Thema sein. Seinen irren Freistoßtreffer zum Endstand werden wir noch in manchem Zusammenschnitt von WM-Höhepunkten sehen. Vergessen werden wir auch nicht, dass er die anderen beiden Tore ebenfalls geschossen hat. Den Elfmeter in Minute 3 und den Distanzschuss, den Spaniens Keeper David de Gea wohl für so harmlos hielt, dass ihm die Konzentration beim Versuch, den Ball zu fangen, flöten gegangen war. Die WM-Statistiker waren wie immer schnell. Ronaldo ist als viertem Spieler gelungen, in 4 Weltmeisterschaften Tore zu schießen. Das schafften zuvor nur Miroslav Klose, Pelé und Uwe Seeler. Uwe Seeler. Ronaldo hat den Namen des Hamburger Breitscheitels in das Bewusstsein der Fußballwelt zurückgeschossen. Auch das werden wir ihm so schnell nicht vergessen. Vergessen werden wir auch die Fouls an Ronaldo nicht. Nicht das früher von Spaniens Nacho, das zum Elfmeter führte, noch das späte durch Gerard Piqué, das den Portugiesen den Freistoß zum Ausgleich eingebracht hat. Ronaldo hat den Elfer und das Foul höchstpersönlich herausgeholt, wie man so schön sagt. Hätte der Schiedsrichter in beiden Situationen nicht gepfiffen, es wäre genauso richtig gewesen. Aber so ist es eben, wenn man gegen Ronaldo spielt. Er wird nie ein Bein übersehen, über das er stolpern könnte. Wenn da draußen ein Ronaldo spielt, dann können solche Dinge eben passieren, sagte Spaniens frisch gekürter Trainer Fernando Hierro nach dem Spiel. Wer Ronaldo noch nie leiden konnte, wird ihn nun noch mehr hassen, als er es vielleicht schon zuvor getan hat. Fußball kann fies sein, aber so ist Fußball nun mal. Wie schön er sein kann, das haben die Spanier in diesem Spiel gezeigt. Die lagen 2-mal zurück und haben nichts anderes getan, als einfach weiter Fußball gespielt. Und wie? Es war ein Kunstwerk, das die Spanier da auf den Platz gezaubert haben. Wenn sie den Ball weit vor dem eigenen Tor erobert haben, um ihn dann über 20, 30 Stationen bis zu einem Abschluss laufen zu lassen, da sahen die Portugiesen nicht viel besser aus als die bemitleidenswerte Basketballmannschaft, die auf der immerwährenden Welttournee der Harlem Globetrotters jedes Mal aufs Neue an die Wand gespielt wird. Portugals Trainer Fernando Santos konnte es nicht fassen, dass seine Mannschaft nur 38% Ballbesitz hatte. Das sei normalerweise anders, sagte er. Aber normal spielen die Spanier eben nicht. Dass sie mit Brachialstürmer Diego Costa, der 2-mal traf, nun auch einen haben, dem das Fiese am Ball im Blut liegt, verhilft ihrem schönen Spiel auch noch zu wahrer Durchschlagskraft. Man könnte das als, ja, weltmeisterlich bezeichnen. Santos war dennoch zufrieden, seine Spieler sowieso. Nach dem Schlusspfiff feierten die Portugiesen das 3-3 wie einen Sieg. Ihnen wird bewusst gewesen sein, dass sie eigentlich keine Chance hatten. Über den Weg gelaufen. So eine lausige Ratte wie du ist mir noch niemals über den Weg gelaufen. Und Karle, du bietest mir ein Glas Sekt an, geh ich doch lieber Wasser saufen. Deine Hände sind schmierig, an deinen Fersen klebt Geld. Deine Hände sind schmierig, an deinen Fersen klebt Geld. Rattenland ist dein Paradies und mein Verderben deine Welt. We'll be right back. ma ci pareva che no. Niemandsland 91.4 Contrabanda FM Barcelona. Es ist Samstag, der 16. Juni 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom Tage und von der Woche. Berlin. Seehofer droht Merkel mit Alleingang. Im Asylstreit zwischen CSU und CDU gibt es eine neue Zuspitzung. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU drohte Kanzlerin Angela Merkel von der CDU am Donnerstag mit einem Alleingang. Sollte es keine Einigung über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze geben, wolle er notfalls per Ministerentscheid handeln und dazu am Montag den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen. Das machte Seehofer nach Informationen der deutschen Presseagentur in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin deutlich. Im Kern streiten CSU und CDU darüber, ob auch Asylbewerber ohne Papiere sowie bereits abgeschobene Bewerber, wie von der CSU gefordert, nicht mehr über die deutsche Grenze gelangen dürfen. SOS Planet Erde. Eis der Antarktis schmilzt schneller als bisher bekannt. Leeds. Die Antarktis verliert einer Hochrechnung zufolge immer schneller an Eismasse. Waren es von 1992 bis 2012 durchschnittlich etwa 76 Milliarden Tonnen pro Jahr, lag das Mittel zwischen 2012 und 2017 bei 219 Milliarden Tonnen jährlich. Insgesamt ließ das schmelzende Eis der Antarktis den Meeresspiegel weltweit zwischen 1992 und 2017 um 7,6 Millimeter steigen. Diese Zahlen stellte ein internationales Forscherteam um Andrew Shepard von der Universität Leeds im Fachmagazin Nature vor. Würde sämtliches Eis in der Antarktis verschwinden, hätte das einen Anstieg des Meeresspiegels um 58 Meter zur Folge. Ja, Sie haben richtig gehört, wenn das so weitergeht, heißt es überall Land unter. Brüssel. Europäische Union verhängt Strafzölle auf US-Produkte. Der internationale Handelskrieg ist ausgebrochen und tobt schon auf dem ganzen Planeten. Die EU-Staaten haben einstimmig Zölle auf US-Produkte im Umfang von 2,8 Milliarden Euro beschlossen. Dies teilten EU-Vertreter am Donnerstag in Brüssel mit. Die Strafabgaben werden voraussichtlich ab Anfang Juli auf US-Waren wie Jeans, Erdnussbutter oder Motorräder erhoben. Also schnell noch Jeans und Motorräder kaufen. Harley Davidson. Sie sind die Reaktion auf die Anfang des Monats verhängten US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Rom. Das Rettungsschiff Aquarius hat wegen schlechten Wetters und bis zu 4 Meter hohen Wellen seine Route auf dem Weg ins spanische Valencia ändern müssen. Mindestens 80 Migranten und Migrantinnen mussten behandelt werden, weil sie seekrank waren, wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenze mitteilte. Das Schicksal von etwa 40 Migranten, die am Dienstag von einem Schiff der US-Marine vor der libyschen Küste gerettet wurden, ist unterdessen weiter unklar. Die Trenton sei vor Augusta in Sizilien und sie werde hoffentlich die Autorisierung für die Einfahrt bekommen, erklärte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration, Flavio Di Giacomo, Donnerstagmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Es ist unklar, wie es mit der Seenotrettung im Mittelmeer weitergeht, seit Italien der Aquarius erstmals die Einfahrt in einen Hafen verwehrt hatte. Achtung, eine tolle Nachricht für junge Leute, für EU-Jugendliche. Es gibt nämlich gratis Zugtickets. Die EU vergibt nach langem Hin und Her per Auslosung Interrail-Tickets an 15.000 18-Jährige. Ja, das klingt doch schon mal toll. Die Europäische Kommission verlost dieses Jahr 15.000 sogenannte Interrail-Tickets an Jugendliche in der EU. Mitmachen können alle EU-Bürger und Bürgerinnen, die zwischen dem 2. Juli 1999 und dem 1. Juli 2000 geboren wurden, alleine oder als Gruppe von bis zu 5 Personen. Das Europäische Parlament hatte Anfang 2017 mit großer Mehrheit den Beschluss gefasst, jedem und jeder Jugendlichen in der EU zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken. Der Enthusiasmus war groß. Doch die EU-Kommission grätschte dazwischen. Das Geburtstagsgeschenk für etwa 5 Millionen 18-Jährige in der EU war ihr zu teuer. Ein Interrail-Ticket kostet mindestens 208 Euro. Jetzt hat sich die Kommission zumindest zu dem Kompromiss durchgerungen, auf der Webseite Discover EU Tickets zu verlosen. Dort können sich Jugendliche bis zum 26. Juni bewerben. Jedes Land der EU bekommt eine feste Anzahl an Tickets. An deutsche Jugendliche gehen rund 2.500 Tickets. Damit können Reisende für 2 Wochen in bis zu 4 EU-Länder reisen. Der mögliche Zeitraum liegt zwischen Anfang Juli und Ende September. Dagegen können Inhaberinnen und Inhaber des offiziellen Global Pass von Interrail in alle EU-Länder sowie die Balkanstaaten und die Türkei fahren. Um in die Auswahl zu kommen, müssen Teilnehmende zuerst eine Wissensabfrage in Europakunde überstehen. Das Bewerbungsportal fragt unter anderem nach den 2 europäischen Kulturhauptstädten 2018, dem meistbesuchten Museum der EU und dem Datum der nächsten Wahlen zum EU-Parlament. Die Antworten sind gleich auf der Seite verlinkt, was das Abschreckungsrisiko natürlich minimiert. Schauen wir einmal in die Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Saarlands Ministerpräsident Hans fordert Bundesinnenminister Seehofer zu Kompromiss im Asylstreit auf. Der CDU-Politiker sagte der Rheinischen Post, Seehofer müsse zurückrudern und mit Merkel eine gemeinsame Lösung suchen. Die Kanzlerin brauche eine gute Verhandlungsposition für den EU-Gipfel in 2 Wochen. Zahl der Asylanträge seit Januar liegt bei etwa 78.000. Das geht aus einer neuen Statistik des Innenministeriums hervor, wie die Passauer Neue Presse berichtet. Etwa jeder 5. Asylsuchende sei bereits in einem anderen EU-Land registriert worden. Von der Leyen bekräftigt Forderung nach höherem Wehretat. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung will die Verteidigungsministerin bis 2022 25 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr. Andernfalls seien hunderte neue Vorhaben nicht zu finanzieren. China reagiert im Handelsstreit mit den USA. Peking will seinerseits ab dem 6. Juli US-Produkte im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar mit Sonderzöllen belegen. Das entspricht in der Summe genau den US-Zöllen für chinesische Produkte, die US-Präsident Trump verkündet hatte. Fußball-Weltmeisterschaft. Portugal und Spanien haben sich am Abend mit 3:3 unentschieden getrennt. Alle Tore für die Portugiesen erzielte Weltfußballer Ronaldo, das letzte durch einen direkt verwandelten Freistoß kurz vor Schluss. Das Wetter. Heute im Süden überwiegend freundlich, sonst eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden und Westen örtlich Schauer oder Gewitter, 20 bis 28 Grad. Dann haben wir hier eine Umfrage vorliegen. Das Ergebnis einer Umfrage, der ARD Deutschland Trend, meldet Folgendes. Die Bundesbürger sind mehrheitlich gegen einen WM-Boykott und mehrheitlich für eine härtere Asylpolitik. Eine breite Mehrheit der Bundesbürger ist laut ARD Deutschland Trend für eine harte Linie in der Asylpolitik. Ein Boykott der Fußball-WM in Russland lehnen laut der Umfrage die meisten ab. Wir haben ja gesehen, der Boykott hat nicht stattgefunden. Sollten deutsche Politiker zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland reisen oder sollen sie die WM boykottieren angesichts der Kritik an Russland? Eine Mehrheit der Deutschen, 69%, sagt, dass ein solcher Boykott nicht angemessen sei. Nur 26% halten es für angemessen, wenn deutsche Politiker der WM fernbleiben. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschland-Trend diese Woche ergeben. In der Frage, ob es richtig war, die Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland zu geben, sind die Deutschen gespalten. 45% finden die WM-Vergabe richtig, 42% meinen, dass dies ein Fehler war. Aktuell wird über verschiedene Maßnahmen zum Umgang mit Flüchtlingen diskutiert. Eigentlich wollte Innenminister Horst Seehofer in dieser Woche seinen Masterplan zum Thema Migration vorstellen. Dies wurde jedoch abgesagt. Nun kocht der Streit beim Thema Asylpolitik in der Bundesregierung. In der Bevölkerung gibt sich in einigen Bereichen ein klares Bild. Eine konsequentere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern wird von 86% der Befragten im ARD Deutschland Trend begrüßt. Die Einrichtung von Ankerzentren zur Erstaufnahme von Flüchtlingen finden 61% der Befragten richtig. Weitere Ergebnisse. Maßnahmen zum Umgang mit Flüchtlingen. Konsequente Abschiebung von abgelehnten Flüchtlingen. Richtig 86%, nicht richtig 10. Sachleistungen statt Geldleistungen für Flüchtlinge. Richtig 69%, nicht richtig 26. Flüchtlinge ohne Papiere sollen nicht nach Deutschland einreisen. Richtig 62%, nicht richtig 32. Und wie gesagt, die Einrichtung von sogenannten Ankerzentren zur Erstaufnahme von Flüchtlingen finden 61% richtig und nur 31% nicht richtig. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Seehofer streiten aktuell im Kern darüber, wie mit Flüchtlingen an der Grenze verfahren werden soll. Auf welcher Seite die Bürger stehen, dazu kann die aktuelle ARD Deutschland Trend keine Antwort geben. Die Befragung fand am Montag und Dienstag dieser Woche statt, also vor der Eskalation des Streits zwischen Kanzlerin und Bundesinnenminister. Die politische Stimmung in Deutschland ist zurzeit recht stabil. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 31%, ein Punkt weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD ist stabil bei 18%. Auch AfD und FDP verändern sich nicht und bleiben bei 15 bzw. 8%. Die Linke verbessert sich um einen Punkt und kommt auf 10%. Die Grünen sind unverändert bei 13%. Hören wir einmal, wie die rechtliche Lage ist bei der Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze. Mehr als 60 Punkte soll der sogenannte Masterplan von Innenminister Seehofer umfassen. Nur einer davon ist offenbar strittig. Die Forderung nach Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, wenn diese bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Zwar ist eine Rückführung nach der Dublin-Regelung bereits gängige Praxis, die Flüchtlinge werden aber nicht an der Grenze abgewiesen. Die Hürden für eine Zurückweisung sind hoch. Sie ist im Prinzip nur möglich, wenn ein Migrant keinen Asylantrag stellt. Asylverfahren in Europa sind durch das sogenannte Dublin-Abkommen geregelt. Das bedeutet, dass Asylbewerber sich dort registrieren lassen müssen, wo sie zuerst angekommen sind. Meist sind das Länder an den europäischen Außengrenzen, wie zum Beispiel Griechenland und Italien. Stellt ein Migrant in Deutschland einen Asylantrag, muss Deutschland prüfen, ob nicht schon ein anderes EU-Land zuständig ist. Deshalb wird in der Datenbank Eurodac kontrolliert, ob der Betreffende bereits anderswo registriert wurde. Nach den Plänen von Innenminister Seehofer sollen bereits an der Grenze diejenigen zurückgewiesen werden, die vorher in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben. Doch das Asylverfahren ist komplizierter. So dürfen nach deutschem Recht zum Beispiel keine Asylsuchenden zurückgewiesen werden, wenn deren Familie bereits in Deutschland lebt. Außerdem muss geprüft werden, ob im Heimatland oder dem Zielland der Abschiebung die Gefahr der Folter oder unmenschlichen Behandlung besteht. Dann wäre eine Abschiebung verboten. Nach europäischem Recht ist eine Zurückweisung zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze nur möglich, wenn zurückgewiesene Asylsuchende freiwillig aufgenommen werden. Wenn es dafür eine Vereinbarung mit Österreich gäbe, diese müsste gemäß der Dublin-Verordnung geprüft sein. Ohne eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Deutschland und Österreich wäre somit eine sofortige Zurückführung der Asylsuchenden nach europäischem Recht nicht möglich. Soweit zur rechtlichen Situation beim Thema Zurückweisung von Asylanreisenden, Asylanten an der deutschen Grenze. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kommt diese Woche mit einem Horrorkabinett-Titelbild. Da sieht man die großen Autokraten unserer Zeit. Da ist Erdogan, der guckt wie ein begossener Kampfhund, dem man gerade einen Sack Kartoffeln auf den Kopf geworfen hat. Im Hintergrund ist der Autokrat Chinas, Herr Xi Jinping. Der schaut aus wie ein Dr. Fu Manchu. Moderne Ausgabe. Putin, der ist blau angemalt. Der sieht aus wirklich wie eine Leiche. Der hat so eine Art Leichenfarbe abbekommen, hier vom Spiegel. Erdogan ist ziemlich rot, also cholerisch. Putin Leichentyp, Frankenstein-mäßig. Dr. Fu Manchu und dann das riesige Pfannkuchengesicht von Herrn Trump. Ich bin das Volk, heißt es da, das Zeitalter der Autokraten. Leiche Fu Manchu, Choleriker und Pfannkuchen. Dazu gibt es einen sehr, sehr langen Titelbericht, eine Titelstory, und ich zitiere mal ein paar scharfe Stellen aus diesem Bericht. Die Überschrift heißt Sehnsucht nach dem starken Mann. Das klingt schon mal sehr faschistoid. Wer Sehnsucht nach einem starken Mann hat, der fühlt sich selber klein und hilflos und unfähig, sein eigenes Schicksal zusammen mit anderen in die Hand zu nehmen. Wladimir Putin, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan. Xi Jinping, ein autoritärer Herrschertyp, verändert die Welt. Auch in vielen Staaten des Westens erodiert das demokratische System. Wie erklärt sich der Erfolg der Autokraten? Eigentlich interessiert sich der russische Präsident Wladimir Putin nicht sonderlich für Fußball. Er ist Kampfsportler und er liebt Eishockey. Und wenn er am Donnerstag in Moskau die Fußballweltmeisterschaft eröffnet, und er hat sie eröffnet, als er sie also eröffnete, war er der perfekte Gastgeber, das muss man zugeben. Ein Fußball, der Strahlen aussendet und an den Satelliten Sputnik erinnert, ist Symbol dieser WM. Und 1 Milliarde Menschen werden zuschauen. Jeden Tag. Und sie haben zugeschaut, als Putin Russland als modernen und starken Staat feierte. Bei der Generalprobe, dem Confed Cup vom vergangenen Sommer, hielt Putin vor den wartenden Mannschaften eine längere Eröffnungsrede und sprach vom harten, ehrlichen und fairen Kampf bis zur letzten Minute des Spiels. Bei der Generalprobe also war Putin sehr eloquent. Die Weltmeisterschaft ist seine Veranstaltung. Putin kann sich und sein Land der Welt präsentieren. Es ist der Höhepunkt der großen Autokratenfestspiele in den kommenden Wochen. Am 24. Juli wird in der Türkei gewählt. Recep Tayyip Erdogan will sich nach dem Verfassungsreferendum vom vergangenen Jahr zum Staatsoberhaupt wählen lassen. Seine Quasi-Alleinherrschaft wäre damit zementiert bis 2023 oder sogar darüber hinaus. Sollte er im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit bekommen, was möglich ist, auch angesichts der steigenden Inflation, dann eben im zweiten. Damit dürfte die Türkei ein Land, in dem etwa 170 Journalisten im Gefängnis sitzen und seit dem Putschversuch vor 2 Jahren mehr als 70.000 Menschen oft wahllos verhaftet wurden, noch autoritärer werden. Und dann ist da Donald Trump, der sich am kommenden Dienstag in Singapur aller Voraussicht nach mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un treffen wird. Er hat sich getroffen, wir haben das in der Presse gesehen. Danach dürfte der US-Präsident die Gelegenheit nutzen, nach Peking weiterzureisen, um Staatschef Xi Jinping zu treffen. Jenen Mann, der mehr als alle anderen die westliche Demokratie herausfordert. Zu Hause greift Trump in diesen Tagen mehr die Normen dessen an, was ein US-Präsident darf. Er habe das absolute Recht, sagt er, sich in der Russland-Affäre selbst zu begnadigen. Trump ist ein gewählter Präsident, allerdings einer, der seine Macht absolut setzen will und sich selbst offenbar über dem Gesetz sieht. Stehen mit diesen 4 Männer, und zwar nur Männer, im Mittelpunkt der Weltpolitik, die die liberale Demokratie verachten und stattdessen absolute Kontrolle anstreben über die Politik und die Wirtschaft, über die Justiz und die Medien. Sie sind die beherrschenden Figuren der Gegenwart. Sie sind es, deren Entscheidungen unsere Zukunft gestalten. Die globalisierte und technisierte, rund um die Uhr informierte und aufgeklärte Welt des frühen 21. Jahrhunderts, sie steckt mitten in einem Rückfall ins Zeitalter des Autoritarismus. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche. Das ist kein Lamento westlicher Kulturpessimisten, sondern ein statistischer Befund. 3,3 Milliarden Menschen, stellt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung fest, leben in einem autokratischen Regime. Und nur 4,5% der Weltbevölkerung, rund 350 Millionen Menschen, in einer vollständigen Demokratie, die meisten davon in Westeuropa, so die britische Economist Intelligence Unit. Die Demokratie erlebt ihre schwerste Krise seit Jahrzehnten, warnt die Nichtregierungsorganisation Freedom House in ihrem jüngsten Jahresbericht. Das Recht, Politiker in freien und fairen Wahlen zu bestimmen, die Pressefreiheit und die Rechtsstaatlichkeit sind weltweit unter Beschuss. Wie ist dieser globale Trend zu erklären? Sind die Autokraten so stark oder die Demokratie so schwach, fragt der Spiegel. Ist die liberale Demokratie nur ein Schönwettersystem, das lediglich auf der Basis von wachsendem Wohlstand und in relativ homogenen Gesellschaften funktioniert? Warum zweifeln so viele Menschen daran, dass sie die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen kann? Die Folgen des Klimawandels, der Digitalisierung, des demografischen Wandels, der Verteilung des Wohlstands. Die schöne Selbstgewissheit des Westens, wonach mehr Wohlstand zu mehr Freiheit, mehr Kommunikation, zu mehr Pluralismus und mehr Freihandel zu wirtschaftlicher Integration führt, hat sich aufgelöst. Ausgerechnet das System, das nach dem Ende des Kalten Krieges als »the only game in town« dastand. Die einzige Option, wie es die US-Politologen Joan Linz und Alfred Stepan 1996 so prägnant formulierten, hat an Anziehungskraft verloren. Die Vorstellung, dass der Siegeszug der Demokratie unaufhaltsam sein würde, hat sich nicht erfüllt. China lebt der Welt gerade vor, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Wohlstand auch in einem autoritären System möglich sind. Thema Flüchtlingsstreit, BAMF-Affäre in Deutschland. Die Polizei weitet ihre Ermittlungen in der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge BAMF aus. Das Landeskriminalamt Bremen baut derzeit eine etwa 50 Beamte starke Ermittlungstruppe Antrag auf, der auch Bundespolizisten angehören werden. Die Fahnder sollen nicht nur gegen die frühere Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle sowie gegen mehrere Anwälte und einen Dolmetscher ermitteln, sondern auch gegen Flüchtlinge. Dabei gibt es möglicherweise strafrechtlich sehr relevante Fälle, in denen die Antragsteller falsche Angaben zu ihren Personalien gemacht haben sollen. In den Akten zur Bremer BAMF-Affäre sind Asylverfahren dokumentiert, in denen es berechtigte Zweifel gibt, dass die angegebenen Daten stimmen oder gefälschte Papiere vorgelegt wurden. Laut einem vertraulichen Bericht der Innenrevision des Bundesamts wurden bei 553 von 1.371 untersuchten Bremer Fällen der Staats- und Volkszugehörigkeit des Asylbewerbers nicht geklärt. In 439 Fällen wurden Fingerabdrücke nicht oder verspätet abgenommen. Bei einem Treffen in Bremen mit BAMF-Chefin Jutta Kort, mittlerweile entlassen, und Innenstaatssekretär Helmut Teichmann Ende Mai wurde vereinbart, dass die anstehenden Ermittlungsverfahren an die Bundesländer abgegeben werden sollen, in denen die Flüchtlinge wohnen. Wie hoch die Zahl der Fälle ist, in denen sich die Antragsteller strafbar gemacht haben sollen, ist bisher unklar. Es könnten einige wenige sein, aber auch mehrere Hunderte oder sogar Tausende, hieß es. Wir haben diese Woche das Eröffnungsspiel der Fußball-WM Russland gegen Saudi-Arabien gesehen. Ich habe es leider nicht live gesehen, ich habe später nur eine Zusammenfassung mir angeguckt. Und ich weiß auch nicht, wie in Deutschland kommentiert wurde, aber der Trend war bisher immer, dass gegen die Sowjetunion, gegen sozialistische Länder und aktuell auch gegen Russland bei Sportereignissen immer der Zeigefinger der Kommentatoren hochkam. Die hatten da Anweisungen, immer wieder auf das Autoritäre und mögliche Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern hinzuweisen, besonders in Russland. Nun ging es aber gegen Saudi-Arabien, und Saudi-Arabien ist bekannterweise eine der fürchterlichsten Apartheidsregime und autoritären Staaten auf diesem Planeten. Wie hat man da wohl kommentiert? Hat man die gegen Russland ausgespielt? Wurde da etwas gesagt? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da sehr leise getreten ist, weil Saudi-Arabien ein sehr wichtiger Kunde der deutschen Waffenindustrie ist. Und mit denen will man sich natürlich nicht verderben. Mittlerweile läuft der Krieg weiter und es droht eine absolute humanitäre Katastrophe im Jemen. Es gibt nämlich eine Offensive gegen Hodeida und Saudi-Arabien will den raschen Sieg im Jemen. Im Jemen hat die vermutlich bisher schwerste Schlacht des Krieges begonnen. Mehr als 20.000 Soldaten der saudisch geführten Koalition, die dort seit März 2015 mit Unterstützung der USA, Großbritanniens und anderer westlicher Staaten Krieg führt, haben am Mittwoch nach einem dreitägigen Ultimatum eine Offensive zur Eroberung der Hafenstadt Hodeida begonnen. Am Donnerstag hatten sie angeblich die Gegend um den Flughafen und andere Teile der schwer befestigten Stadt unter Kontrolle gebracht. Hodeida ist die einzige bedeutende Hafenstadt des Jemen, die noch von der bewaffneten schiitischen Organisation Ansarullah und ihren Verbündeten kontrolliert wird, die angeblich Unterstützung aus dem Iran erhalten. Mindestens 70% aller Lebensmittel und sonstigen Hilfsleistungen, vielleicht sogar bis zu 90%, erreichen das gegenwärtig noch von Ansarullah verteidigte Gebiet über Hodeida. Wenn es der saudisch geführten Koalition gelänge, die Hafenstadt zu erobern, wäre auch die rund 150 Kilometer weiter nordöstlich gelegene Hauptstadt des Jemen, Sana'a, abgeschnitten. Sie wird seit 4 Jahren ebenfalls von Ansarullah und ihren Verbündeten beherrscht. Häufige Großkundgebungen mit mehreren hunderttausend Teilnehmern lassen darauf schließen, dass die Bevölkerung der Hauptstadt mehrheitlich hinter Ansarullah steht. Es ist eine bunt gemischte, alles andere als homogene Truppe, die jetzt zum Sturm auf die Hafenstadt Hodeida angetreten ist. Die zwar international anerkannte, aber im Land fast bedeutungslose, im saudi-arabischen Exil residierende Regierung von Präsident Abed Rabu Mansur Hadi verfügt nur über wenige Soldaten. An der Offensive gegen Hodeida sind beteiligt 2000 Soldaten der Vereinigten Arabischen Emirate, hunderte Söldner aus dem Sudan, die von den Emiraten bezahlt werden, Angehörige separatistischer Milizen aus dem Südjemen, die ebenfalls auf der Lohnliste der Emirate stehen, und Milizionäre aus der Gegend von Hodeida, für die vermutlich das Gleiche gilt. Einen zentralen Teil der saudisch geführten Offensive gegen die Hafenstadt bilden den Berichten zufolge rund 2000 Soldaten der Emirate, die bisher in einem eritreischen Stützpunkt Assab stationiert waren und jetzt in einem Landungsunternehmen über das Rote Meer transportiert wurden. Die Emirate haben in den letzten 3 bis 4 Jahren ohne große Aufmerksamkeit der internationalen Medien mehrere Militärbasen in der strategisch wichtigen Region zwischen dem Roten Meer und seinem Ausgang in den Golf von Aden und damit auch in den Indischen Ozean erworben. Neben Assab gehört dazu auch ein Stützpunkt in Berbera, Somaliland, und die strategisch hervorragend gelegene jemenitische Insel Socotra mitten im Golf von Aden konkurrieren die Emirate noch mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien und die Emirate teilen sich gegenwärtig ihre Einflussgebiete im Jemen auf. Die Ereignisse sind Folge des völligen Versagens der Vereinten Nationen und insbesondere des UN-Sicherheitsrates, UN Security Council, einschließlich Russlands und Chinas. Dass Saudi-Arabien und die Emirate dort seit März 2015 jenseits internationalen Rechts einen Aggressionskrieg führen, hauptsächlich durch Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung, war für den UNCSC bislang kein Thema. Offiziell wird dies damit begründet, dass Hadids Exilregierung, die in der saudischen Hauptstadt Riad residiert, zur Intervention aufgefordert habe. Gemeinsam ignoriert die internationale Gemeinschaft, dass Hadi im Februar 2012 nur für eine Amtszeit von 2 Jahren als Präsident gewählt wurde. Mit 99,9% der Stimmen ohne Gegenkandidaten, weil sich die politischen Parteien und Kräfte einschließlich Ansarollah vorher auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung geeinigt hatten. Dass Hadi diese Vereinbarung brach, löste den Bürgerkrieg aus. Ja, Sie hören Niemandsland, Sie hören eine Sendung in deutscher Sprache hier bei Kontrabanda FM auf 91.4. Es ist kurz nach 11:30 am Mittag. Es ist der 16. Juni 2018. Beben in Madrid, schreibt der Spiegel in einer Analyseseite zum Thema Spanien. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez setzt mit der neuen Regierung Zeichen, heißt es da. Er will gesellschaftliche Reformen und er will bleiben. Am Freitag der vergangenen Woche löste der Mann, der die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens bei 2 Parlamentswahlen auf nur 84 Abgeordnete heruntergeschrumpft hatte, den konservativen Regierungschef Mariano Rajoy ab. Pedro Sánchez, 46 Jahre alt, hatte ein Misstrauensvotum gewonnen, unterstützt von 7 Parteien quer durch die politischen Lager. Das war das erste Beben. In dieser Woche folgte das zweite. Sánchez nominierte sein Kabinett, darunter parteilose und viele hochkarätige Experten, und besetzte 11 von 17 Ministerposten mit Frauen. Es sieht fast so aus, als wollte der Sozialist das Land im Schnelldurchgang wieder in die europäische Avantgarde katapultieren. Nach all den bleiernen Jahren unter dem Aussitzer Rajoy, dem zum Schluss ein System von Korruption in seiner Partei zum Verhängnis geworden war. Und so kehrt die Sozialistische Partei nun an die Macht zurück. Unverhofft, so wie im März 2004, als José Luis Rodríguez Zapatero die Parlamentswahl gewann, nur 3 Tage nach dem islamistischen Attentat auf Züge in Madrid. Genau wie damals, Zapatero hat Sanchez jetzt Minister mit Signalwirkung ernannt. Für eine Politik der Gleichstellung für Europa und für Katalonien. So könnte ausgerechnet dem Sozialdemokraten Sanchez aus Spanien gelingen, woran Genossen in weiten Teilen Europas scheitern, sich zu behaupten gegen neu entstehende populistische Strömungen. Zwar versucht die linke Protestpartei Podemos seit Jahren die Sozialisten zu überholen, doch anders als in Italien und Frankreich hat Sanchez mit seinem Kabinett von Spezialisten die Chance, sich im Mai 2019 gestärkt den Wahlen für das Europäische Parlament, für Kommunen und autonome Regionen zu stellen und schließlich auch der Parlamentswahl spätestens im Jahr 2020. Wenn es so lange bei einer Regierung Sanchez bleiben sollte, füge ich hier hinzu. Zu seiner einzigen Stellvertreterin erkor Sanchez die Verfassungsrechtlerin Carmen Calvo. Ab sofort leitet sie das Ministerium für Gleichstellung, das die Konservativen 2011 abgeschafft hatten. Dort soll die frühere Kulturministerin Zapateros Gesetze ausarbeiten, die gleiche Löhne für gleiche Arbeit garantieren und den Schutz von Frauen gegen sexuelle Übergriffe stärken. Eine Geste in Richtung der Linken, die für Sanchez votiert haben. Aber auch die Liberalen von der Bürgerpartei Ciudadanos werden Mühe haben, solche Initiativen abzulehnen. Erstmals haben im einzigen Macho-Paradies Spaniens Frauen auch die beiden wichtigsten Regierungsressorts inne. Neue Wirtschaftsministerin ist Nadia Calviño, seit 4 Jahren Generaldirektorin für den Haushalt in der Europäischen Kommission und Nummer 2 bei Kommissar Günther Oettinger. Die Parteilose gilt als harte Verhandlerin. Sie wird die Zweifler in Brüssel beruhigen und dafür sorgen, dass Spanien die EU-Regeln einhält. Auch Finanzministerin Maria Jesús Montero, bislang leitete sie diese Ressorts in Andalusien, ist eine ausgewiesene Haushaltsspezialistin. Der Spielraum der neuen Regierung, mehr Geld für soziale Leistungen auszugeben, ist allerdings gering. Sanchez hat versprochen, den Haushaltsplan für 2018, den das Abgeordnetenhaus vor 2 Wochen verabschiedet hatte, zu respektieren. Nun muss der Senat zustimmen, indem die Konservativen die absolute Mehrheit haben. Sie könnten den Kompromiss noch platzen lassen. Große Frage, haben die Sozialisten überhaupt eine Chance, mit ihrer Minderheitsregierung die kommenden Monate zu überstehen? Der Politologe Fernando Vallespín glaubt, dass Sanchez Schwäche gerade seine Stärke sein könnte. Mit einer brutalen Opposition der Konservativen sei zu rechnen. Deshalb müssten die Parteien, die beim Misstrauensvotum gegen Rajoy gestimmt haben, den Sozialisten klar unterstützen. Tun sie das nicht und käme es in der Folge schnell zu einer Neuwahl, könnte Ciudadanos siegen, die zurzeit die Umfragen anführt. Die Sozialisten werden versuchen, mit Projekten zu punkten, denen viele Parteien zustimmen. So wollen sie Langzeitarbeitslose finanziell absichern, die Chefposten in den öffentlichen Rundfunkanstalten mit Unabhängigen besetzen und das eingeschränkte Demonstrationsrecht liberalisieren. Auch in der Katalonienfrage setzt Pedro Sanchez jetzt ein erstes Zeichen und berief 2 Katalanen ins Kabinett, und zwar solche, die gegen die Unabhängigkeit sind. Josep Borrell, einst Minister und Spitzenkandidat der Sozialisten, später Präsident des Europäischen Parlaments, ist ab sofort Spaniens Außenminister. Borrell hatte vergangenen Oktober in Barcelona die erste Großdemonstration der schweigenden Mehrheit jener Katalanen angeführt, die bei Spanien bleiben wollen. Das Lager der Separatisten, die das Misstrauensvotum unterstützt hatten, protestierte umgehend. Die Verfassungsrechtlerin Meritxell Batet, die bisher die katalanischen Sozialisten im Madrider Abgeordnetenhaus vertrat, machte Sanchez zur Ministerin für territoriale Verwaltung. Damit ist sie dafür zuständig, das Verhältnis der autonomen Region zur Zentrale in Madrid zu verbessern. Ihr Ressort soll die von Sanchez angestrebte föderale Reform Spaniens vorbereiten. Nachdem König Felipe VI. Die Neuen vereidigt hatte, konnten selbst scharfe Kritiker des sozialistischen Ministerpräsidenten nicht anders, als ihm Respekt zu zollen. Er habe seine Regierung solide in der linken Mitte aufgestellt. Er sei gekommen, um zu bleiben. Mit etwas Glück könnte Pedro Sanchez so im Süden Europas das Überleben der Sozialdemokratie sichern. Ich verlas einen Artikel von Frau Helene Zuber, Beben in Madrid, erschienen im Spiegel Nummer 24 vom 8.6.2018. gestern hören, mit 82 Jahren. Immerhin, seine Balken haben gehalten durch dick und dünn. Das Leben, sagt sie, du willst Strummel Applaus. Und er hat es überhört, absichtlich, so blieb sein Echo aus. Sag ihm, was du denkst, ob du es ihm leist oder es ihm schenkst. Er wird es nicht behalten. Denn er geht bei dir zurück, sie ist die Hölle und sein Glück im Gesicht mit all den Falten. Sie ist schön. Er ist gestorben mit seinen 83 Jahren. Eines Morgens ohne Aufsehen, still ins Jenseits gefahren. Am Leben sie weint, stummen Applaus. Und ein Baby schreit laut als des alten Echo heraus. Ja, was du denkst, ob du sie leist oder sie schenkst, sie wird es nicht behalten. Denn sie geht mit ihm zurück, er ist die Hölle und ihr Glück, und Gesicht mit allen Falten. Ja, Soul FM. Und ich hab hier einen heißen Track für den heißen Tag. Max Herre, schön, dass du wieder da bist, oder? Es ist schön, dich zu sehen, Love, hab dich vermisst. Ich hab was vergessen, wie ich mag, wie du bist. Kenn ich schon, seitdem ich klein war, wir hingen immer zusammen. Damals waren zwei Wochen Ferien ohne dich schon zu lang. Hab als Kind jeden Tag in deiner Straße gespielt. Jedes Mal, wenn meine Mama mich suchte, saß ich bei dir. Wir wurden älter und ich lernte dich noch besser kennen. Erinnere mich, wie wir am kleinen Schlossplatz rumgesessen sind. Ich war 12 und Roller Skater, Kryptos, weite Achsen und der Ollen dreht. Dann fuhr mit 50 Sachen downen und mich hat's gebreddert. Hab mein Arm geschreddert, fuhr es wieder Wochen später. Über dich lerne ich viele meiner besten Freunde kennen. Lachen über wie wir damals waren, wie wir uns heute sehen. Und mit der Zeit ändert sich die Perspektive. Nur du bleibst meine erste Liebe. Yeah. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Zu lang nicht, zu lang. Und ich wusste, dass du eines Tages wieder vor meiner Türe stehst. Nach der Schule ging ich für 3 Monate weg. Hab noch anderes entdeckt. Woanders im Bett. Hab zum ersten Mal daran gedacht, wir würden uns trennen. Als ich dich wieder sah, wusste ich, es war nur für einen Moment. Klar ging ich wieder mal fremd und sie, sie hat mir verziehen. Lieb war ihr Kansas und mein CV-Platz in Berlin. So war schon alles settet, nur ich wollte nicht wieder weg. Von meiner Seele aus dem Süden mit dem Dialekt. Und sie hat das geschätzt, gab mir die glücklichste Zeit. Manchmal tut einem leid, dass man's immer erst rückblickend weiß. Es ist der übliche Kreis, man schätzt sich wer, was man hat. Und bis man mehr, was man hat, kriegt man nicht mehr, was man mag. Ich mag deinen Anblick und dass du viele Sprachen sprichst. Liebst, dass du sowohl High Class als auch Straße bist. Wenn's nur um uns ging, Love, ich wär geblieben. Denn du bleibst meine erste Liebe. Schön, dass du wieder da bist. Warst so lange nicht mehr hier. Zu lang, Baby, zu lang. Ich wusste eine genommen und zurück zu Mama. Dann in zwei Zimmer mit Terrasse mit dem Käse von Anna. Da kam eine Queen aus Berlin, der muss mich verlieben. Ein halbes Jahr verging, wurde sie vor mir schwanger. Mein erster Sohn wurde geboren und es war eng für uns vier. Ich wär wirklich gern geblieben, natürlich häng ich an dir. Dass wir beide uns mal trennen, woher konnte ich's wissen? Nur eine Beziehung leben heißt auch die mit Kompromissen. Ich musste gehen und sie ist ein gebranntes Kind. Nur dass viele, die gegangen sind, nicht verstehen können, was ich an ihr find. Klar gab's auch eine Zeit, da waren wir nicht mehr tight. Sie wollte mich kontrollieren in dem Wahn nach Sicherheit. Und ja, sie fährt ein Benz, wirkt auf der Kadett. Doch zeigt ein anderes Gesicht, wenn man sie besser kennt. Egal was kommt, ist doch klar, dass ich sie represent. Erste lieben Herz, bleib ich so wie Resident, yeah. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Oh, nein, nein. Ich wusste, dass du eines Tages Stumpfart, meine erste Liebe, der vor meiner Türe steht. So schön, wieder hier zu sein. City, ich hab dich vermisst. Du warst so lange nicht mehr hier. Zu lang, baby. Oh, oh, oh. Ich wusste eines Tages kommt sie zurück nach Haus zu mir. Yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh. So lange, so lange ist her. Don't feel it, freak on, tell me, ich hab euch vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Represent, represent. Endlich bist du wieder hier bei mir. Junge, was? Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh. Yeah. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Knappe 12 Minuten bleiben uns noch, um über Kino zu sprechen. Ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass hier jetzt die nächsten Tage das internationale Frauenfestival, das Frauenfilmfestival läuft. Da informiert euch bitte, Festival Internacional de las Donas, Cine de las Mujeres. Dann läuft an diesem Wochenende auch das Sonar Festival und informiert euch auf den Internetseiten. Aber ich möchte etwas ganz anderes empfehlen. Ein Heidenspaß für die ganze Familie. Und zwar einen Film, wo man sagen würde, passt der überhaupt ins Niemandsland? Naja gut, ich sage mal, wenn Sie Kinder zu beaufsichtigen haben oder zappelige Jugendliche, dann gehen Sie bitte unbedingt in Jurassic World, das gefallene Königreich. Da gibt's einiges zu überstehen an Schrecken und Verfolgungsjagden. Die Saurier sind los. 3 Jahre nachdem der Freizeitpark auf der Isla Nublar infolge des Amoklaufs eines genmodifizierten Sauriers geschlossen werden musste, droht die Insel von einem Vulkanausbruch vernichtet zu werden, der zugleich das Ende der seitdem dort in Freiheit lebenden Saurier bedeuten würde. Die damalige Parkmanagerin Claire, dargestellt von Bryce Dallas Howard, will sich für die Erhaltung der Dinosaurier einsetzen und rekrutiert dafür auch den Tierpfleger Owen, den spielt Herr Chris Pratt. Finanziert wird das Unternehmen von dem schwerkranken Milliardär Benjamin Lockwood, dargestellt von James Cromwell, einem ehemaligen Geschäftspartner von Dr. John Hammond, dem Schöpfer der geklonten Saurier. Doch angekommen am ausbrechenden Vulkan müssen sie feststellen, dass jemand Hintergedanken bei dieser Rettungsaktion hat. Was kann der Zuschauer vom fünften Film eines Franchises, dessen Reboot vor 3 Jahren immerhin erneut große Kasse machte, erwarten? Lässt sich die richtige Mischung aus Staunen und Schrecken, die 1993 den ersten Jurassic Park-Film auszeichnete, heute noch bewerkstelligen, in Anbetracht der Erst- und Einmaligkeit, mit denen er damals auftrumpfen konnte? Ich würde sagen, ja. Unbedingt. Jurassic World, das gefallene Königreich, USA 2018, Originaltitel Jurassic World, Fallen Kingdom. Regie führt Herr José Antonio Bayona, das Talent aus Spanien. Das Drehbuch ist von Colin Trevorrow und Derek Connolly. Darsteller, wie gesagt, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Ted Levine. Länge 128 Minuten und, wie gesagt, der läuft hier in den Kinos und wahrscheinlich europaweit überall. Und man kann ihn genießen. Es ist interessant, das alles zu sehen und mitzuerleben, das Adrenalin in sich zu spüren. Man möchte schreien und wegrennen, wenn die Saurier kommen. Und genießen Sie diesen Film. Tolles Popcorn-Kino. Und? Du datest jetzt also einen Buchhalter, oder? Owen. Ein Bauchreden? Hör auf. Du liebst einen Trottel? Deshalb sind wir nicht hier. You can blame me. Try to shame me. Ich weiß, warum wir hier sind. Für eine Rettungsmission. Um Dinosaurier von einer Insel zu retten, die bald explodiert. Was kann da schon schiefgehen? Blue ist am Leben. Du hast sie großgezogen. Verdienen diese Tiere denselben Schutz wie andere Spezies? Oder sollte man sie einfach sterben lassen? Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Du kennst mich. Lauf! Lauf, lauf! Ja, der Suspense funktioniert immerhin in der allerersten Szene. Das ist ein sehr guter Auftakt. Es geht direkt los. Auch wenn nicht unbedingt originell. Die 3D-Effekte sind ziemlich verhalten. Die Saurier natürlich perfekt. In dieser Hinsicht kann man nicht meckern. Allerdings hapert es bei der Geschichte, die ein weiteres Mal diejenigen, die die Saurier schützen wollen, mit jenen konfrontiert, für die sie ein Mittel sind, das große Geld zu machen. Der eher sanft auftretende Oberschurke bekommt dabei einmal mehr Unterstützung von dem skrupulösen Wissenschaftler aus dem Vorgängerfilm und einem Söldnertrupp, dessen Anführer natürlich über Leichen geht. Und wie gesagt, Höllenfahrten jeder Art, Stürze. Man wird unter Wasser geschleudert, Leute werden durch die Luft gewirbelt. Meine Lieblingsszene ist in diesem Fall die Versteigerungsszene in dem Schloss des alten Cromwell, wo ein besonders kleiner, bösartiger, ziegenbockartiger Saurier aus einem Käfig ausbricht bzw. rausgelassen wird und dann die internationale Mafia, die Versteigerungsmafia, ganz schön durcheinander bringt und durch die Luft bockt. Großartig gemacht. How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. We thought you might know someone who could help. A rescue op? What could... Für die Screwball-Momente zwischen dem bodenständigen Tiertrainer Owen und der zickigen Parkmanagerin Claire bleibt diesmal kein Raum. Sie sind längst auf der gleichen Wellenlänge. Dafür gibt es den Kontrast zwischen einer unerschrockenen jungen Medizinerin und einem furchtsamen Computerexperten. Der Junge ist wirklich lustig dargestellt. Der Film hat viel Humor, meiner Meinung nach. Man kann wirklich ab und zu in riesige Lacher ausbrechen. Und der Film bleibt, auch die Empathie zumindest, in diesem Film bleibt den Dinos vorbehalten. Eine der wenigen Einstellungen, die wirklich berühren, ist die des riesigen Sauriers, eines Brontosauriers auf dem Bootssteg, der im Vulkanausbruch untergehenden Insel. Das ist wirklich sehr erschütternd. Man sieht den Umriss und man sieht ihn nach und nach in schwarzen Rauchwolken verschwinden. You know you can't stay here. Und dann ist da vor allem der Velociraptor Blue, der sich, erzogen von Owen, bereits als Jungtier durch Empathie auszeichnete. Etwas ganz Neues bei den Sauriern. Sein Gegenspieler nennt sich diesmal Indoraptor. Eine brutale Tötungsmaschine, die auf menschliche Befehle reagiert. Insofern die ultimative Waffe. Die wollen natürlich alle haben. Russen und irgendwelche Mafia-Typen aus aller Welt. Den Zweikampf am Ende machen die beiden unter sich aus. Intensität ist nicht die Sache des Films, der vielfach Brücken zur Vergangenheit schlägt, unter anderem mit mahnenden Worten des Chaos-Theoretikers Malcolm, dargestellt von Jeff Goldblum. Viel Spaß! Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. If I don't make it back, remember you're the one who made me come here. I'll be all right. These creatures were here before us. And if we're not careful... Gut, bei dem ganzen Krach verabschiede ich mich schon mal von meinen Hörerinnen und Hörern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie ein bisschen informiert, hat Sie ein bisschen zur Kritik angeregt, auch zum Widerspruch und hat Sie natürlich hoffentlich auch unterhalten. Tschüss, Agur, machen Sie es gut, bis nächste Woche. Ich hab lange gebraucht, doch jetzt ist Hamburg im Haus.